Wissenschaft im Brennpunkt. Eine Sendung über moderne Kampfmaschinen könnte man mit Geräuschen von Computerkontrollräumen, mit Tastaturklappern, anfliegenden Lenkraketen und über dem Gebirge surrenden Drohnen anfangen. Als ich meine Recherche begann, verging mir sofort die Lust auf solche Hörspieleffekte. Ich war in einem Gebäude der Technischen Universität Braunschweig, wo ein wissenschaftlicher Kongress zur Rüstungsforschung stattfand. Der erste Kongress dieser Art seit über 20 Jahren, also seit Ende des Kalten Krieges, seit Ende der DDR und der Sowjetunion. Unter diesen Wissenschaftlern aus mehreren Ländern sind einige Aussteiger aus der militärischen Forschung. Aber auch alle anderen Anwesenden stehen dieser Forschung kritisch gegenüber. Sie diskutieren hier über die Zivilklausel an Universitäten. Mir ist die Zivilklausel neu, ich lerne den Begriff hier kennen. Als quasi geistiger Vater schwebt über dem Kongress Albert Einstein, der Pazifist. Es schwebt aber auch etwas anderes, etwas Bedrohliches durch die Diskussionen der Tagung, die Drohnen. Das sind selbstständig fliegende Kriegsmaschinen, Bestseller bei den Rüstungsherstellern und Waffenhändlern. Drohnen werden seit 20 Jahren auch an ganz normalen Physik- und Informatikinstituten entwickelt. Jetzt sind sie technisch so ausgereift, dass sie die Luftwaffe verändern, die Aufklärung, den Krieg. Weil diese Waffen autonom arbeiten, werfen sie jedoch Fragen auf, die neu sind. Wer trägt die Schuld, wenn eine Drohne aus 300 Metern Höhe ein Gelände fehlinterpretiert und dadurch die eigenen Truppen in eine Falle lotst? Was, wenn sie einen Regenschirm für ein Gewehr hält und den Zivilisten tötet? Ist der Programmierer schuld? Der Verteidigungsminister? Der Grundlagenforscher an der Universität? Bewaffnete Roboter. Forscher denken über den Krieg der Maschinen nach. Von Maximilian Schönherr. Bevor wir diese großen Fragen versuchen zu beantworten, muss ich wissen, wie solch eine Kampfmaschine funktioniert. Ich fuhr dazu ins bayerische Manching bei Ingolstadt, zu Cassidian, einer Tochterfirma des europäischen Rüstungskonzerns EADS. Interviews mit Wissenschaftlern aus der Rüstungsforschung sind schwer zu bekommen. Von einigen Forschungsinstituten bekam ich Absagen, als hätte ich nach etwas Unsittlichem gefragt. Hatte ich vielleicht auch. Aber der größte Hersteller von autonomen Flugkörpern, Unmanned Aerial Vehicles, abgekürzt UAVs in Europa, erklärte sich bereit, mich zu empfangen. 1. Talarion. Und zwar empfängt mich der Chef, Nicolas Chamussy, Leiter der Unmanned Aerial Vehicles, also UAV-Sparte bei Cassidian. Auf dem Sideboard seines Büros sind Drohnen sehr unterschiedlicher Größe aufgereiht, winzige Senkrechtstarter mit Hubschraubertechnik, die nur eine Stunde fliegen können, und 10-mal größere mit vielen Metern Spannweite, die nur auf Flughäfen starten und landen, aber dafür einen Tag lang in der Luft bleiben können. Fragen nach Ästhetik der Waffen, nach Details der Software, sind von diesem Gespräch vorher ausgeschlossen worden. Trotzdem weicht Nicolas Chamussy manchmal von der strengen Fragenliste ab. Wir entscheiden uns, das Interview in Deutsch zu führen, denn der Ingenieur spricht als Franzose in Bayern sehr gutes Deutsch. Wozu brauchen wir so viele unbemannte Hightech-Objekte im Himmel? Zum einen zur Erweiterung des Einsatzspektrums und der Einsatzzeiten, was wir Long Endurance nennen. Zum zweiten, weil diese unbemannten Systeme die Piloten aus bedrohten Situationen heraushalten. Und es ist in Kriegszeiten oder in Konfliktzeiten durchaus important, wichtig. Zum dritten, weil langfristig diese unbemannten Systeme zu Kostenreduktionen führen können, weil weniger Piloten gebraucht werden. Zum letzten auch, weil diese Systeme erlauben, gefährliche Missionen in schwierigen Gefechtsfeldern erledigen können. Und da sind fürs Militär vier wichtige Punkte, warum unbemannte Systeme so wichtig sind. Und in den nächsten Jahrzehnten wird die Nachfrage nach UAV stark wachsen oder noch stärker wachsen. Das ist schon ein wachsender Markt. Wer sind die Kunden? So, die Kunden sind zurzeit meistens Militär oder ja Verteidigungsministerien. Nicolas Chamussy schätzt den Vorsprung der Amerikaner auf dem Gebiet der UAVs auf mehr als 10 Jahre ein. Umso schwerer aufzuholen, als die Entwicklungsbudgets in den USA um einige Größenordnungen höher liegen und dort auch viel Geld vom Pentagon in flankierende Bereiche fließt, vor allem die Satelliten- und Raketentechnik. Autonome Kriegsmaschinen kommunizieren ja mit der Basis zu Hause über Satellit und wenn sie schießen können, dann mit ballistischen Waffen, also Lenkraketen. Auch ein ganz kleines Land mischt sehr intensiv in diesem Markt mit. Israel ist neben den Vereinigten Staaten der größte Wettbewerber für UAVs. Und danach kommen Europa, China, Südkorea und diese neu entwickelnden Länder. Die unbemannten autonomen Flugzeuge, die Nicolas Chamussy in Frankreich und Deutschland entwickeln lässt, haben futuristische Namen wie Talarion oder klassische Militärnamen wie Eurohawk, Eurohabicht. Früher musste man ihnen die Flügel, die Fixed Wings, abschrauben und sie in Großraumflugzeugen in die Kampfgebiete transportieren. Heute geht das eleganter. Einige Systeme können einfach direkt aus Deutschland nach Afghanistan selbst fliegen, dort landen und die werden dort gewartet und operiert auch. Und das ist der Fall für Eurohawk, aber auch für Talarion. Das ist ein Projekt, die wir zurzeit entwickeln, auch Fixed Wing und mit mindestens 24 Flugdauer und eine Reichweite bis zu 3.000, sogar 4.000 Nautical Meilen. Und das bedeutet, dass solch ein unbemanntes System direkt aus Manching nach Afghanistan fliegen würde. Fliegt die Drohne einfach unter dem deutschen Flugradar hindurch oder weiß irgendein Fluglotse von diesem militärischen Geheimflug? Doch, das ist völlig offiziell und wird von einem Fluglotsen kontrolliert sozusagen. Aber wie gesagt, spricht dann mit dem Eurohawk-Piloten? Ja, genau, der spricht mit dem Eurohawk-Piloten, aber der Eurohawk-Pilot sitzt irgendwo in Manching oder in Schleswig oder in Köln oder... Aber es gibt tatsächlich einen Pilot, der ist nicht an Bord, aber der redet mit den Lotsen. Nach dem Start im bayerischen Manching durchfliegt der über 14 Tonnen schwere Eurohawk die Luftschicht der Passagierjets. Er hat kein Sauerstoffproblem in einer Höhe von fast 20 Kilometern. Die UAVs, die Cassidian herstellt und bestens verkauft, dienen der militärischen Aufklärung, nicht dem direkten Kampf. Sie bekommen von der weit entfernten Bodenstation grobe Befehle, sich ein bestimmtes Gebiet genau anzusehen. Sie starten dann zum Beispiel von einem Militärflugplatz in Nordafghanistan automatisch hoch in die Berge des Hindukusch, schauen mal in dieses und dann in jenes Tal hinein, nehmen Fotos auf, schneiden Funksprüche am Boden mit, registrieren Radarsignale von Flugzeugen und Raketen, senden die Daten quasi in Echtzeit über eine verschlüsselte Boden- oder Satellitenverbindung an die Kontrollstation, wo im Fall von Cassidian tatsächliche Kampfpiloten sitzen, geschützt im klimatisierten Raum. Kann die Drohne schießen? Schießt nicht, aber guckt oder hört zurzeit. Ja, hört. Aber schießen noch nicht. Die Amerikaner machen so, aber in Europa... Noch nicht, das wird kommen, das ist keine Frage, aber noch nicht. Ist es ein technisches Problem, das präzise Schießen von unbemannten Flugkörpern? Das ist kein technisches Problem, das ist nur ein operationelles Konzept, die noch nicht in Deutschland und in Europa entwickelt worden ist. Also zurzeit brauchen das Militär kein bewaffnetes System, aber das wird in den nächsten Jahren kommen. Das heißt, aktiv schießende UAVs könnten auch in Europa, auch in Deutschland gebaut werden, wenn die Verteidigungsministerien das wünschen. Auch für den Bremer Informatikprofessor Hans-Jörg Krejowski nur eine Frage der Zeit. Also ich denke schon, dass von militärischer Seite das sehr favorisiert wird, autonome Waffen einzusetzen, damit keine eigenen Soldaten mehr sterben oder eben wesentlich weniger sterben, denn das ist der Bevölkerung im eigenen Land, weder in den USA und erst recht nicht in Europa, überhaupt vermittelbar, warum eigene Soldaten sterben sollen, während wenn da irgendwelche Blechkästen kaputt gehen, das ist zwar dann ein paar Millionen, die da vernichtet werden, aber das ist irgendwie leichter zu vermitteln. Deshalb haben die USA auch ein Programm aufgelegt, ein Drittel ihrer Bewaffnung auf autonome Vehikel umzustellen. Der Plan ist bis 2015, ich nehme an, das dauert ein bisschen länger, aber eine solche Entwicklung kommt auf jeden Fall. Und es werden eben unglaubliche Milliardenbeträge für die Umstellung der Waffen auf Autonomie ausgegeben. Krajowski hält es also nur für eine Frage der Zeit, bis die Drohnen auch selbst schießen und nicht mehr auf das Okay aus der Zentrale in Nevada warten. Sie wissen schließlich viel besser, was da unten passiert. Und, so manche Hersteller, wenn die Software gut genug ist, können sie locker zwischen Regenschirm und Kalaschnikow unterscheiden. Drohnenentwickler Chamusy sieht das nicht kommen, aber er schließt es nicht für alle Zeit aus. In jedem Fall wird nie ein autonomer Waffeneinsatz. Das wird nie. Der Mensch bleibt in jedem Fall der verantwortliche Entscheidungsträger. Auch wenn er in Manching sitzt. Auch wenn er in Manching sitzt. Und das ist der Fall mit den Amerikanern. Die Systeme sind aus Nevada gesteuert, aber fliegen in Einsatzgebiet in Afghanistan oder in Irak. Und die letzte Entscheidung ist von einem Mensch oder einem Pilot getroffen. Selbst dann, wenn die Maschine es wirklich besser wüsste? Ja, aber in diesem Fall soll die Maschine entscheiden, nicht zu schießen. Das wäre am besten. 2. Supersoldat. No, I think the in the US thinking that drones have kind of become a panacea at this time. But I just got back from Pakistan. Im Denken der Amerikaner ist die Drohne ein Allheilmittel geworden. Aber ich komme gerade aus Pakistan und weiß, welche Traumata und Schrecken Drohnen bei den Menschen dort verursachen. Sie töten viele Zivilisten, weil es schwer ist, aus der Vogelperspektive einen Taliban-Krieger von einem Unbeteiligten zu unterscheiden. Man bräuchte dazu Informationen vom Boden. Der Mensch, der letzten Endes das Feuer aus der Drohne eröffnet, sitzt weit weg in St. Louis, Missouri, in Kalifornien oder wo auch immer und sieht das Videobild dessen, was die Drohne sieht. The ground reality is totally different in war. Aber die Realität am Boden ist eine völlig andere. Es wimmelt von Drohnen der CIA direkt über pakistanischem Gebiet. Es gibt dagegen sowohl auf Seiten des pakistanischen Militärs als auch bei der Bevölkerung großen Widerstand. Die Zivilbevölkerung wird in Angst und Schrecken versetzt. Menschen sterben und die Militärs machen die Amerikaner großen Druck, ihnen das Überfliegen offiziell zu gestatten, eine Aufforderung, die eigene Lufthoheit aufzugeben. Soldaten und Piloten durch Drohnen zu ersetzen, ist jedenfalls kein Allheilmittel. Die Roboterisierung des Militärs passiert definitiv. Sie löst das Kriegsgeschehen vom Krieger ab. Daher kommt die Popularität. Denn die, die diese Robotik einsetzen, verlieren weniger Soldaten. Es ist für sie nur ein Computerspiel. Subrata Ghoshroi vom MIT in Boston, USA. Physiker, Spezialist für Röntgenlaser. Ghoshroi ist Ehrengast auf dem Kongress über Rüstungsforschung in Braunschweig. Er hat in den 1980er Jahren unter der Reagan-Regierung an Laserwaffen für das Star Wars-Programm gearbeitet. Es sollten dabei von Satelliten aus feindliche Raketen mit Röntgenlasern entdeckt und vernichtet werden. Subrata Ghoshroi hat später auch Gutachten für Rüstungsvorhaben im US-Kongress erstellt und nennt seine Laserforschung rückblickend irrsinnig. Heute, sagt er, hängen die Militärs nicht mehr solch verrückten Science-Fiction-Ideen nach, sondern sind weitaus realistischer. Das amerikanische Verteidigungsministerium finanziert die meisten Physikinstitute an US-Universitäten. Die meisten US-Universitäten könnten einpacken, wenn keine Steuergelder für Rüstungsvorhaben mehr flössen. Und wenn es nur um Forschungen an harmloser Robotik geht, wofür das MIT ja berühmt ist. Das MIT, wo Ghoshroi seine Laserwaffen bauen sollte, sie aber nie so klein hinbekam, dass sie in einen Satelliten hineingepasst hätten, bekommt seit langem um die 100 Millionen Dollar pro Jahr direkt vom Pentagon. Aus derselben Quelle finanziert wird das ans MIT angedockte Zentrum für Nanotechnologie. Was wollen die Militärs mit Nanotechnologie? Diese Forscher entwickeln neue Materialien für Gefechtsuniformen. Die Uniform passt sich der Umgebungstemperatur an. Es klingt lustig. Und auch die NASA wird das einsetzen. Das US-Verteidigungsministerium fördert das Projekt des Super Soldiers, wo der Soldat nicht nur intelligente Kleidung mit eingebauter, verschlüsselter Internetverbindung tragen wird. Der Supersoldat ist Teil eines Konzepts, wo der Soldat als Roboter begriffen wird, als Systemsoldat mit mehreren Subsystemen. Schlimmste Fortentwicklung sehe ich bei der Entwicklung des Infanteristen zu einem wandelnden Kriegscomputer, der ferngesteuert der Krieg im Feindesland führt. Ein echter Soldat, aber wenn man die Bilder sieht, ist er im Prinzip ja nur noch das Haut. Die Haut und die Haare sind da und alles andere ist mehr oder weniger ein gesteuerter Computer. Ja, oder er wird gesteuert als Computer und er steuert gleichzeitig wiederum einen Computer. Es ist eine doppelte Funktion, die der Kerl hat. Rainer Braun, Historiker und Leiter der deutschen Sparte der IALANA, einer Initiative von Juristen und Juristinnen gegen neue Waffen. Braun hat den Kongress an der TU Braunschweig ins Leben gerufen und auch Stuart Parkinson eingeladen, einen englischen Physiker, der an Nachtsichtgeräten gearbeitet hat, bis er merkte, dass sein Institut sie als Aufsatz für Schnellfeuerwaffen verkaufen wollte. Stuart Parkinson über den intelligenten Soldaten im autonomen Waffenkontext. Network technologies is where you have a variety of Vernetzungstechnologie gibt den Militärs deutlich mehr Kontrolle über das Kriegsgebiet. Das Aufklärungs- und Überwachungssystem, das in einem Gebiet operiert, speist seine Daten ein. Die werden dann aufbereitet und an die Soldaten geschickt. Die bekommen dann einen Eindruck, was die nächsten Ziele sein könnten. Die Vernetzung dient auch der Kommunikation untereinander mit den Verbündeten. Ein britischer Soldat spricht mit einem amerikanischen Soldaten. Talk to each other, talk to other allies. So, for example, if you're a British soldier, you can talk to an American soldier if you're part. Vernetzung im Militär bedeutet auch, dass verschiedene Waffentechniken im Verbund eingesetzt werden können. Drohnen, Kampfflugzeuge und Bodentruppen sind heute besser verlinkt. Drones, you've got the fighter planes, you've got the ground forces, and there's more interlinkage between them. Das ist innerhalb der NATO ein ganz zentrales Thema. Die Vernetzung wird aber auch in Russland, China und Indien immer wichtiger. 3. Künstliche Intelligenz. Alles, was wir heute an modernen Kriegsmaschinen in Libyen, im Irak, in Afghanistan sehen, kommt aus einer in den 1980er Jahren gehypten, später eigentlich längst für tot gehaltenen Forschungsdisziplin, der KI. Zum Beispiel wurde 1983 von den USA ein großes Programm zur Förderung der künstlichen Intelligenz aufgelegt, Strategic Computing Initiative, mit 500 Millionen US-Dollar. Und da war ein Drittel genau reserviert für solche autonomen Systeme, wie sie jetzt allenthalben rumfliegen und rumfahren. Herumfahren? Es geht darum, fahrende Roboter auch in Häuser reinfahren zu lassen, in denen befürchtet wird, dass da Soldaten sind, die schießen, sodass eben man lieber nicht mit menschlichen Truppen da reingeht. So ein Landvehikel, das ist einfach ein Panzer, der eben alleine in der Gegend rumfahren kann. Das heißt, er muss Hindernissen ausweichen können, er muss sich verstecken können, er muss Landmarken interpretieren können, um sich zu orientieren. Oder eben auch irgendwelche Roboter, die dann nicht mehr fahren, sondern krabbeln und krauchen und kriechen. Und da gibt es eben in der Zwischenzeit auch sehr viele Realisierungen. Hans-Jörg Krejowski ist Vorstand des FIF, des Forums Informatikerinnen und Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Übrigens eine Wiege des deutschen Datenschutzes. Ja, ohne Computer und damit ohne Programmierung und damit ohne Informationstechnik und Informatik würde es diese Waffen gar nicht geben. Denn die Computer, die eingebaut sind in all diese Geräte, sind zum Steuern da einmal. Sie sind dazu da, über Sensoren überhaupt erstmal alle Beobachtungen zu machen, also das Gelände zu beobachten, Ziele zu suchen. dann müssen die Seeräte, da sie ja weit weg sind von den Kommandozentralen, müssen eben über Kommunikationsnetze verbunden werden. Es muss Bildauswertung möglich sein und die Algorithmen, die das also steuern, auswerten, sind ganz häufig aus der künstlichen Intelligenz, sodass also da viele Fragen aus der Informatik eben in diesem Zusammenhang geklärt werden müssen. 4. Ethik und Völkerrecht. In Zukunft werden Maschinen die Entscheidung über Leben und Tod treffen und zum Beispiel auch dafür zuständig sein werden, das Kriegsvölkerrecht einzuhalten. Ein spezieller Kollege, Ron Arkin, der geht ganz fest davon aus, dass man solche Maschinen bauen kann, und der geht auch davon aus, die können das Kriegsvölkerrecht einhalten, die können sogar das viel besser als Menschen, weil sie eben da sich strikt an die Regeln halten, nie in Panik geraten, ungerechtfertigte Befehle können sie dann verweigern, haben keine Angst, sagt er. Ich sage dagegen, wir wissen überhaupt gar nicht, was eine Maschinenethik sein soll, genauso wenig wie wir wissen, was Maschinenintelligenz wirklich an Intelligenz ist. Und deshalb ist es höchst riskant, solche Versuche überhaupt zu machen. Also ich gehe davon aus, dass da eben einfach noch viel mehr Menschen einfach erschossen werden, noch viel mehr Zivilbevölkerung betroffen sein wird als jetzt schon. Hans-Jörg Krajowski unterscheidet deutlich zwischen dem, was man gängig unter Cyberwar versteht, also dem Krieg übers Internet, und tatsächlich herumlaufenden, fahrenden, fliegenden, autonom handelnden Maschinen. Der Cyberwar, wo von Firmen oder Regierungen bezahlte Informatiker sich in die Steuerungssysteme von Stromversorgern hacken oder mit dem Stuxnet-Virus verseuchte USB-Sticks in Uranaufbereitungsanlagen stecken, dieser Cyberwar gehört für Krajowski zur Sabotage, vielleicht auch zur Agententätigkeit, aber nicht zum staatlich verordneten Krieg. Und wie steht es mit Vorgängen, die Kriegsroboter wirklich effektiver machen als Menschen? Der Drohnenentwicklungschef Nicolas Chamussy bringt ein Beispiel aus seiner Tätigkeit in der Raumfahrt. Ja, im Raumfahrt hatten wir einen Punkt 1 Meter von der Station entfernt. Beim Andocken. Beim Andocken, ja genau. Und dieses Punkt heißt CHOP, Crew Hands-Off Point. Und bedeutet, wenn das Raumfähre weniger als 1 Meter von der Station entfernt ist, sind die Astronauten nicht mehr erlaubt, irgendwelche Befehle an der Raumfähre zu schicken. Weil alles, was die Astronauten machen könnten, wäre schlechter, als was die Maschine selbst machen würde. Der Bremer Informatiker schätzt das als eine ganz spezielle Anwendung ein, wo Software natürlich besser funktionieren kann als der Mensch. Krieg ist unendlich komplexer. Das moderne Auto mit Fußgängererkennung ist ein weiteres Beispiel, wo Software in einem kleinen Entscheidungsrahmen zuverlässig arbeitet, durch autonomes Abbremsen, ohne Einwirkung des Fahrers. Aber so ein Kind, was von der Seite vor ein Auto springt, das ist eine relativ klar abgegrenzte Situation, auf die man sich einstellen kann. Ich glaube nicht, dass alles, was passieren kann bezüglich Waffeneinsatz, dass sich das sozusagen vorab alles programmieren ließe, in einem Sinne, dass auch das Völkerrecht eingehalten wird und dass sozusagen Maschinenethik da wirklich und das künstliche Wissen wirklich echt greift. Das kann ich überhaupt nicht glauben, denn in der künstlichen Intelligenz, da werden ja ähnliche Dinge probiert seit 50 Jahren und die Erfolge bezüglich der echten Intelligenzleistung sind eher mager. Wenn jetzt ein Roboter in der Familie arbeitet, bei meinetwegen einer älteren Dame, und er hilft ihr abwaschen oder stellt ihr das Essen hin oder schiebt sie durch die Wohnung und hebt sie da ins Bett, wenn der sie dabei zerquetscht, beim Programmierfehler drin ist, ist der Code unethisch? Unbedingt. Ich meine, wer hat in diesem ganzen Rüstungskreislauf ein Gewissen zu haben? Also ist es der Ingenieur, der sagt, ich mache Satellitentechnik, die wird nur für Fernsehausstrahlung genutzt und ist nicht mein Problem, wenn die auch militärisch genutzt wird? Ist es das Pentagon, was dann diese Technologie einkauft? Oder ist es der General, der sie einsetzt? Oder ist es der Soldat, der in Nevada sitzt und der Drohne sagt, so ab jetzt kannst du selbstständig fliegen? Ich denke, das gehört alles zusammen. Eigentlich, wenn man das mal ein bisschen allgemeiner sieht, es gibt die Charta der Vereinten Nationen, haben fast alle Länder, Nationen der Welt unterschrieben. Und da steht drin, dass die Nation, die von der Geißel des Krieges befreit werden soll. Und um es zu verwirklichen, müsste man eben die Bedingungen, die heute zu Krieg führen, beseitigen. Und daran arbeiten, dass es eben gar keine Gründe gibt für Kriege. Man müsste also Krieg führen durch friedliche Entwicklungen ersetzen. Und da gibt es ja extrem wenig Anstrengung. Die USA rüstet noch und nöcher auf. Die Rüstungsindustrie jammert, wenn irgendwo ein Rüstungsprogramm nicht weiterentwickelt wird. 5. Zivilklausel. Zivilklausel ist die Ausrichtung der Universität an ziviler Forschung und Lehre und dieses festzuschreiben in der Grundordnung oder der Satzung der Universität, das heißt eine zivile Ausrichtung verpflichtend als Grundgedanken der Universität zu machen, was eigentlich das historische Leitbild von Universitäten sein soll. Die Universität haben ja alle das Problem, dass sie völlig unterfinanziert sind. Wie reagiert eine Universität auf Unterfinanzierung? Dann protestiert sie ja nicht beim Minister, sondern dann sagt sie, wir müssen uns Geld besorgen. Und wie besorgt man sich heute in diesem System Geld? Indem man Drittmittel einwirbt. Und das ist ja der ganz große Hit. Das heißt Industriegelder im großen Umfang. Und dann ist man natürlich hemmungslos, dann nimmt man, was man kriegen kann. Und das geht eben so weit, dass man nicht nur sehr zweifelhafte gentechnologische Forschung macht, dass man sehr zweifelhafte Luft- und Raumfahrtforschung machen, wo man immer den gesellschaftlichen Sinn erfragen kann, sondern dann nimmt man auch Geld aus dem Rüstungsbereich. Zwar sowohl von der Rüstungsindustrie als auch vom Bundesministerium für Verteidigung. Insgesamt ein Teil von den 1,1 Milliarden Euro, die das Verteidigungsministerium in Rüstungsforschung ausgibt. Ja, die Zivilklausel ist im Moment gerade sehr in der Diskussion, weil insbesondere, das ging von Karlsruhe aus, da ist die Universität mit dem Kernforschungszentrum zusammengelegt worden. Und das Kernforschungszentrum hatte eine Zivilklausel und die Universität nicht. Und bei der Zusammenlegung ist dann die Zivilklausel mindestens vorläufig auf der Strecke geblieben. Wir hier in Bremen haben an der Uni auch eine Zivilklausel seit 86 und die ist eigentlich nach wie vor gültig und wird auch weitgehend, soweit ich das nachprüfen kann, respektiert. Meine Anfragen etwa bei der Technischen Universität München, einer Exzellenzuniversität, blieben ergebnislos. Kein Forscher scheint dort mehr oder weniger direkt für die Rüstung zu forschen. Laut Hans-Jörg Krajowski und Rainer Braun machen sich die meisten Wissenschaftler darüber keine Gedanken. Sie verstecken sich hinter dem, was die Friedensforschung Dual Use nennt. Ich forsche an einer wertneutralen Technik. Was kann ich dafür, wenn sie später für Waffen eingesetzt wird? Da geht es ja um die Frage der Dual Use Forschung. Wie ist diese Forschung zu bewerten, die sowohl zivil als auch militärisch verwendbar ist? Ganz einfaches Beispiel Satelliten. Kann jeder nachvollziehen. Satelliten kann man in Kriegsschauplatz orten, kann man natürlich auch ein Auto ins Ziel leiten. Geht also alles beides. Die Drohne ins Ziel leiten oder Fernseh gucken. Also das ist eine ganz typische Dual Use Forschung. Da ist ja die Frage, wie kann man das erkennen? Und meiner Meinung nach gibt es drei entscheidende Erkennungsmerkmale. Das erste Erkennungsmerkmal ist, woher kommt das Geld für die Forschung? Also die Fernsehproduktion wird nicht entwickelt durch das Verteidigungsministerium. Also von daher ist es eher unwahrscheinlich, dass das Verteidigungsministerium für die Entwicklung von ARD und ZDF Geld ausgibt, nicht mal für RTL. Das zweite ist es öffentlich? Darf ich die Forschungsergebnisse publizieren, öffentlich publizieren? Darf ich sie auf internationalen, nationalen Kongressen vertreten, ohne einer Zensur, einer Beschränkung zu unterliegen? Und kann ich meine Examensarbeiten auch veröffentlichen? Dritte, eng damit verbunden ist die Frage, darf ich über das Ding überhaupt reden? Es gibt sogenannte Schweigeklauseln bei bestimmten Forschungsaufträgen, sodass alle, wenn diese Kriterien zutreffen, mindestens die Alarmsignale, Leute müssen und dann muss es eine gesellschaftliche Debatte an dem Institut, an der Universität darüber geben, was geschieht hier eigentlich. Und dann gibt es eigentlich eine Verpflichtung, das offenzulegen. Und dann wird in der Debatte sich sicher klären lassen, ob es ein Versehen ist und es eigentlich eine ganz kluge zivile Forschung ist oder ob es in die militärische Richtung geht. In Japan haben 16 Universitäten, darunter alle Spitzenuniversitäten des Landes, eine Zivilklausel. In Deutschland sind es ungefähr 10. Bei der rot-grünen Regierung in Baden-Württemberg steht die Zivilklausel im Koalitionsvertrag. There is no such thing as science for science sake. Es gibt keine Wissenschaft um der Wissenschaft willen. Das ist der Schlüssel zu unseren Überlegungen, militärische Forschungen aus den Instituten herauszuhalten. Es gibt so viele drängende Probleme, dass das Argument, wir forschen ja nur um der Forschung willen, dem nicht gerecht wird. Die Militärforschung hindert uns, auf unsere Verkehrsprobleme, den Klimaschutz, den Hunger zu schauen. Stattdessen steht das im Vordergrund, was für den Soldaten und das Militär wichtig ist. Mein Appell an Wissenschaftler ist, diese Prioritäten neu zu ordnen. Raising awareness among scientists that we must look at this and reorder our priorities, sagt MIT-Mitarbeiter Subrata Ghoshroy. Rainer Braun, der Historiker und Friedensforscher aus Berlin, will die neuen Lieblingswaffen des Militärs ganz abschaffen. Er vergleicht sie mit Landminen und Streumunition. Und das ist sicher ein Punkt, wo wir nach Landmines, nach Cluster Munition, nach Depleted Uranium über eine Initiative nachdenken müssen, so ein Konventionsverbot zu erreichen. Das sind grausame, im Wesentlichen immer wieder gegen Zivilisten gerichtete Waffen. Gelegentlich brüstet sich die Gegenseite, also etwa Kämpfer von Al-Qaida, Drohnen abgeschossen oder sich in die verschlüsselten Funksysteme gehackt und die Drohnenbilder abgefangen zu haben. Von solchen Einzelaktionen abgesehen, es bleiben Waffen in den Händen der Big Players. Der heutige Krieg ist asymmetrisch und wird es auch erstmal bleiben, weil die heutigen Kriege sind im Prinzip Kriege zwischen Arm und Reich. Sie hörten Wissenschaft im Brennpunkt. Bewaffnete Roboter. Forscher denken über den Krieg der Maschinen nach. Von Maximilian Schönherr. Das andere ist eine Frage, Redaktion, dass wir eigentlich den Krieg abschaffen müssen. Gerd Pasch.